Das hört sich doch sehr interessant an. Und nun erzähle uns bitte etwas über deinen besten Freund oder deine beste Freundin.